liebe die deutsche Bürger der Tschechoslowakischen Republik, erkannt haben, dass der preußische Nazismus ein gemeiner Betrug der Schädel ist. Die zweite Erklärung, die wir daher in der heutigen Kundgebung abgeben, lautet: Wir lehnen die faschistische Totalität ab und geben unserer Überzeugung Ausdruck, dass für den Arbeiter vor nationale Freiheit ohne politische Freiheit wertlos ist. Lele Male, wie einst Lele.